Servus Stefan, hier ist der Oberman, der Christian vom Umwomukum Podcast. Auch für dich eine Audio-Ansichtskarte aus dem Urlaub, denn ich habe auch von dir eine Folge in meinem Podcatcher. Ich habe sie noch nicht gehört, es geht irgendwie um Kroatien. Sobald eine ruhige Stunde kommt, werde ich mir das auf die Kopfhörer tun. Aber alle, die Folgen im Podcatcher haben, kriegen auch von mir eine Audio-Ansichtskarte. Ich bin hier in Südfrankreich, in Toulouse, in der Nähe von Airbus. Ziemlich spannende Geschichte. Viel Flugzeuge drumherum, also am Boden, wahnsinnige Werkhallen. A380 habe ich besichtigen dürfen. Das Fertigungswerk hier, sehr, sehr beeindruckend alles. Mit dem Wohnwagen stehe ich noch privat in einer Garageneinfahrt. Und später geht es dann nochmal auf einen Campingplatz, eine Stunde südlich von Toulouse. Das Meer schenken wir uns dieses Jahr, geht auch so. Für mich wichtiger ist, dass auf dem Campingplatz eine Bogenschießanlage ist, ein schöner Pool, das reicht mir völlig. Das wird also nächste Woche stattfinden. Rein technisch, du bist ja ein Camping-Podcast, vielleicht interessiert es auch die Hörer, vielleicht hat auch einer eine Idee. Ich bin mit einem recht neuen Wohnwagen unterwegs, Thema Kühlschrankbetrieb unterwegs, also auf 12 Volt. Ich denke, es liegt an meinem Auto, denn mit dem anderen Fahrzeugen, mit dem ich den Wohnwagen gezogen habe, ging das immer. Jetzt ist es so, sobald ich die 12 Volt einschalte, wenn es also am Auto dran ist, dann macht es Knack und irgendwas geht aus, sei es eine Sicherung oder irgendein Schalter. Und es ist kein 12 Volt Strom mehr hier im Wohnwagen. Also Stecker passt, Verkabelung ist auch alles richtig, Dauerplus ist alles richtig, mit Zündschlüssel, ohne Zündschlüssel, mit laufendem Motor. Die LED-Lampen hier drin leuchten, sobald ich den Kühlschrank auf 12 Volt stelle, macht es knack und der komplette Strom ist weg. Ich habe allerdings mein Auto in Verdacht. Das ist ein neuer Peugeot Expert Bus und der ist, glaube ich, zu schlau für das. Der hat ja für alles irgendwie Technik und da Vorsichtsabschaltung und dort wieder was, wenn es zu lange läuft, und fürchte, dass es irgend sowas ist. Keine Ahnung, ob ihr sowas auch erlebt habt. Daher die Überlegung, unterwegs mit Gas kühlen, das ist ja auch eine heikle Geschichte, man darf das, aber ich habe nachgelesen, da muss man dann so ein Thomas-Sicherheitsventil dran haben, dass wenn ein Crash passiert, dass da kein Gas ausströmt. Ja, keine Ahnung, wie ihr das macht, wahrscheinlich macht ihr das ganz standardmäßig einfach über 12 Volt und läuft. Wir haben da leider momentan ein bisschen Probleme, aber ansonsten ist hier alles super, Wetter sowieso sehr warm und der Urlaub liegt im Prinzip noch vor uns. Deine Folge werde ich mir die nächsten Tage anhören. Vielen Dank für deine Folgen aus dem Urlaub. Mach's gut, Servus nach Oberbayern aus dem Allgäu, aber jetzt aus Südfrankreich. Der Christian, der Obermann.